Abschnitt 5 von Akademische Gedichte. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Sonja. Akademische Gedichte von Johann Philipp Lorenz Witthof. Abschnitt 5. Frühlingsfantasien. Duisburg 1744 im Mai. Erster Tag. Mein Geist, erwecke du dich auch. Gib acht, der süße Sonnenhauch beseelt des Lenzen welke Glieder. Auch dich ergreift die milde Glut. Du fühlst dich und dich wie gut. Du fühlst, das heißt, ich lebe wieder. Liebäugelnd wie die Seligkeit, da liegt das graue Winterkleid. Entschleust uns Tellus ihre Güter, ihr Busen, und wie kleidet ihn das tausendfältig grüne Grün, entzückt erkenntliche Gemüter. Du Wäldchen hier, ergötze mich, o niedlich Feld, wie schmückst du dich, wie lächelt dort die bunte Wiese, hier strömt die Luft, die Freude nährt, der wäre keiner Seele wert, der dich nicht Gottes Wonne priese. Der du, wahrhafte Güte voll, dich für das allgemeine Wohl so ganz, so wundertreu verwendest, entzeuch mich, Elbers, nicht dein Ohr. Mir gilt es manchem Lobe vor, da du das deine nie verschwendest. Du denkest doch noch an die Zeit, da wir bei Mavors ungescheut, mitleidig und doch Friede waren. Du beides, unser Freund und ich, der Freund, der nur dem Sturme wich, ihm wichen grimmige Gefahren. Viel Löbliches hast du getan, das rechne Gott dir einmal an, und ja so wirksam wie geduldig. Den Freund bedeckt der tote Sand, ihm bleibt das ganze Vaterland noch immer eine Säule schuldig. Wohin der Blick entnebelt eilt, er sieht Erregung ausgeteilt durch Vögel und Insektenheere. Nun tönt der schauerstille Raum, nun werden Felse, Klüfte, Baum der Landgeschöpfe Dankaltäre. Mich rührt dies weite Heiligtum, ich schmelze mich zum Opfer um, mein Opferherd sind grüne Hügel, ist Danken Last und Schande Pflicht? Ich schäme mich der Ehre nicht, mir wuchsen, daß ich flöge, Flügel. Ich will natürlich mich zu freuen, nicht Kälte, nein, Ekstase sein, empfinden frostige Vergnügen? Verpflichten uns die Städte doch für manches ungereimte Joch des Herzens Neigung zu belügen. Geflügelt fährt mein Geist empor, soweit sich Dädal nie verlor, erheben unerschrockne Tropen, ihn dauert der Äole Lauf, er häuft wie hoch Gedanken auf und spottet Ikan und Zyklopen. Der Rhein ist nicht der bange Nil, nur dieser steckt dem Mute Ziel, und heißt die laute Freude schweigen. Wenn kaum das Herz vor Wonne schwillt, so soll das stumme Totenbild auf Mäßigung der Freude zeigen. Doch meine Lust ist allzu schön, hier sei das Mäßige vergehen, und Unmut ehre seine Schranken. Hier soll mir alle Schwäche klein, und Kinder mögen blöde sein, und mutig freudige Gedanken. Hier dehnen Gottes Kräfte mich, umsonst ermannt die Seele sich, ihr zittern sie zu schwache Sehnen. Ach, könnte sie die träge Last, die den zu großen Geist umfasst, unendlich wie die Triebe dehnen. Nur stets ein Fußbreit Erdeland ist sonst das wahre Vaterland. Im Ganzen sind wir alle Zwerge. Drum denk ich schnell die Seele fort, nun in der Hölle nächsten Ort, dann auf dem Himmel nahe Berge. Die Sehnsucht treibt mich höher an und flattert um den Ozean, aus welchem Licht und Wärme fließen. Ihn faßt, nicht den Elekterschein, ein unvergänglich Ufer ein, den Segen ewig auszugießen. Der du durch Chaos Nächte rangst, du Gegenfüßler ihrer Angst, empfingst in Elam Gottes Ehre. Zu viel, doch macht dich, der erschuf, zu Heklen, Ätnen, zu Vesuv, wie zu dem Tropfen ganze Meere. Zweiter Tag. Bald taumelt er, mein Adlerblick, von tiefer Flammensee zurück und sinkt in tiefe Tälerschatten. Der von dem Fluge heiße Mut erlangt da nicht das kleinste Gut, und Kühle kommt ihm schön zustatten. Da schmeckt der friedensvolle Geist, was droben Engelszunge speist, wo bunte Pflanzen Nationen, die durch das glatt lackierte Grün so schön wie Pfauenschwänze blühen, so wirksam und in Ruhe wohnen. Für meine Phantasie bemüht, erhöhn das hohe Lerchenlied durch Blöken wollustsatte Herden. Ich höre Progne dankbar an, auch Fenelon hat so getan, und alles muß mir Freude werden. Dann hebt verkielt der fromme Sinn sich wieder bald zur Sonne hin, der Freuden Anfang und ihr Ende. Ach, ohne sie sind Tage Nacht, dem Schönen gibt nur Sonne Pracht. Was war's, wenn ich nicht Sonne fände? Und eine Sonne tut so schön, um die noch tausend andere stehen, umringt durch viele Millionen. Wie prächtig muß die Majestät, die diese Feuersterne dreht, in seinem, welchem Lichte wohnen. Und diese grenzenlose Welt, die Gott nur weiß es, was enthält, und seit den ersten Adamsjahren, und die nicht mäßliche Natur, ist alles ein Gedanke nur einer von dem Unsichtbaren. So denkt der göttliche Verstand, der diese Laute sich erfand. Er schuf, und nun bekam sie Saiten, und jede klingt, der volle Klang ist der harmonische Gesang und schallt in seine Herrlichkeiten. Mir schmeichelt der Gedanke sehr und hier dem offnen Geiste mehr, als wenn ich ihm im Saale denke. Nur hier ist edle Freude Ziel und hohe Schwärmerei Gefühl und alles ohne Schulgezänke. Hier war es einst, wo Telemach nach manchem abgebissenen Ach Sesostres frühe Leiche klagte. Hier wuchs der Sorge Gegengift, als für Admetes fette Trift Apollo dem Olymp entsagte. Von unserer Erde Luft entzückt, durch fromme Schäferei beglückt, empfingen hier ihn weiche Myrten. Der himmlisch süße Feldgesang, der um Amphrysus weit erklang, beseelte seelenlose Hirten. Hier schöpft die ganze Seele Luft, so sprengt sich einst die Totengruft. Und gleichen nicht dem Tode Sünden? Die Wahrheit ist im Pompe stumm, hier kann der Mensch sein Eigentum, sich und die Wahrheitsliebe finden. Der Unmut macht auch Große klein, auch Stolze spannt die Wollust ein, und Habsucht ängstigt andere nieder. Verstummt der Triebe Donnersturm, wie fröhlich wird der kleine Wurm zur alten großen Seele wieder. Die falsche Klugheit macht zu dumm, der Ekel jägt uns scheu herum, aus einer Qual in andre Plagen. Das Maß für unsere Lebenszeit ist selten die Zufriedenheit, sind mehrenteils ergrimmte Klagen. Wenn Narrheit eitel Freude lacht, sich stolz zur Seifenblase macht und Einfalt eine Puppe scheinet, so täuscht ein sklavisch Angesicht, die Miene nur, die Seele nicht, erscheint so was, die Seele weinet. Die sich der Weisheit anvertrauen, anstatt an ihrem Heile bauen, erbauen Schlösser in die Lüfte. Nur auf gelehrte Sätze keck sind Mittel ihrem Auge Zweck, und Weisheit wird, wie leicht, zu Gifte. Ein jegliches Geschöpf ein Buch, da lernt der Forschende genug, vor Hypothesen sich zu schämen. Der Wahrheit und der Güte mag, vereint sind selten beide schwach, kein Prahler hier die Zunge lähmen. Dritter Tag. Den Wohlstand nenne mir die Welt, der alle Wege wohlgefällt. Der längste wird im Hui vergessen. Doch hier verjährt die Wonne nicht, sie kostet uns nicht eine Pflicht und ist uns allen angemessen. Was meist die Kunst an Freude schafft, ist für die Sinne mangelhaft, zu geistig oft und oft zu teuer. In ihrer ersten Jugend alt, erstirbt und auch die stärkste bald, schon Asche morgen, heute Feuer. Der Forscher, Geiz und Unverstand, besehn des Moguls Diamant, wem gibt er groschenwerte Freuden? Der prächtige Palast ergötzt nur fremder Blicke, da zuletzt Bewohner Langeweile leiden. Dagegen reizt uns immerfort das kleine wilde Wäldchen dort, und seine Reize nährt die Dauer, und jener raue Felsenstein, wie nimmt er unsere Herzen ein, und Freuden buhlen um die Schauer. Den ganzen Kopf voll Eitelkeit bestellst du die Zufriedenheit zur Absicht deines Afterlebens. Betörter Mensch, hier koste sie, im Lärmen wohnt die Holde nie, Adepten suchen sie vergebens. Doch kennt er sich und Wonne nicht, das allerweiteste Gesicht ermüdet er an Ärgernissen, ihn treffen plumpe Reize nur, die feine menschliche Natur empfinden ruhige Gewissen. Hier aber weist auch süße Pein, die schleicht sich in das Mitleid ein, gestimmte Herzen froh zu machen. So seufzt er sich aus Güte gut, wenn's nicht der Seele wehe tut, sarkastisch mögen Hunde lachen. Wer heißt auch Leidende beglückt, wenn nur ein Krampf die Lippe rückt? Sie lachen, freilich ohne Willen. Wie wenig kann die bange Not, die nicht mit sanftem Tode droht, des Herzens laute Schläge stillen. So lacht auch wohl die höchste Wut, da kleine Lust dasselbe tut und große Freuden Tränen weinen. Dagegen schweigt der große Schmerz, um kleine heult das schwache Herz. Das nicht sind viele, was sie scheinen. Entdecke dir Ungebundenheit, der Geister Ziel, die Freudigkeit, so lass dich nie Gesetze binden. Nur Rasen macht dein Wohlsein aus, so suche dir ein Narrenhaus und nenne das, dein Glück zu finden. Der Mond verändert 40-mal, seit ich mich oft der Welt entstahl und die Natur mich unterrichtet, sie lehrt erhaben, nie zu wild, so freudenreich, so treu, so mild, so wie man eine Muse dichtet. Wer über Börsenlärm erhöht die sanfte Melodie versteht, den lehren Hespers und Auroren, dem tönt die leise Rede stark und dringt ihm in das tiefste Mark und nicht in grobe Pöbelsohren. Nicht reicher kann die Wonne sein, sie sammelt Schmuck und Nutzen ein, ihr Acker ist das große Ganze, die Grenzen sind Unendlichkeit, unendliche Verschiedenheit, am Geiste, Körper, Tiere, Pflanze. Nur Ivetaur, der arge Mann, und nicht ein Huss erfahre Bann, und schwarz vertrockne seine Weide. Wer prahlt ihm Neiderblicke vor, sind Triften, Harfe, Schäferrohr, Geräte für die wahre Freude? Ihr, die mit Trägheit Bünde schlosst, erhaltet ungewürzte Kost und lüstet angestochene Früchte. Die Lust, die falsche, sei verdammt, wozu verbotner Reiz entflammt, dass sie die Welt zugrunde richte. Vierter Tag. Ich werde hier, wie Scipio, des Wohllauts in der Höhe froh, den schon vor Neuton weise kennten, und sehe hier, das wahre Klein, die Harmonie der Pflichten ein, der Frevler gern ihr Lob entwenden. Wie schafft doch die Natur so leicht, was schwer die Kunst und kaum erreicht, und oft beschämen ihre Schranken. Ich gebe jenem Bilde Raum, ich denke stark und achte kaum der schweren Arbeit der Gedanken. Wir sind durch Hochmut aufgerührt, aus diesem Tempel weggeführt, und mussten in die Städte gehen. Die Städte baut der scheue Neid. Hier lässt sie sich die Sicherheit im Kittel ohne Helme sehen. Horazen trug dies Lärchen ein, der ruhige Sabine hein, wo flüchtend ihm ein Wolf entwischte. Mir wurde diese Lehre kund, als gegen mich der ärgste Hund noch neulich Kraft und Tücke mischte. Er hakte mir die Klauen an, im Nacken stach der heiße Zahn. Mein Unheil war wie halb entschieden. Mich hielt so süße Fantasie, begleitet von der Elegie der Sängerin von Dresdens Frieden. Was nicht des Himmels Wache tut, ich merke kaum die nahe Wut, zu schnell, auch für geschwinde Degen, so setzt der Mörder hurtig ab. Was nicht die Fechterschule gab, Natur, das brachtest du zu Wegen. Ich hasse drum die Städte nicht, was ist ein Leben ohne Pflicht, und Weisheit soll uns weise machen. Doch wohl, daß auch das kleinste Feld noch manchem Übel Schranke stellt und lehrt uns, Pflichten anzulachen. Und dennoch weint das schwache Kind, so gut auch Milch und Brüste sind, sobald den Magen Säure quälet, so fruchtet dieser Aufenthalt, wenn Geist und Herz von Grille wallt und ein gesundes Auge fehlet. Nur keinem Wechsler mute zu, du kannst so gut als andre du an diesem Eden dich erfrischen, denn ach, der Wonne trotz der Pein, wie kann in Milch der beste Wein und Habsucht sich in Wonne mischen? Auf was nur mangelte verpicht, ermuntert auch das Schönste nicht, nur Unsinn angelnde Gonsalen. Zum Monde tobt der edle Flug, der wohlgewählte Gänsezug, den Wahnwitz würdig auszumalen. Und bring ich einen Zwinden hier, so leuchtet ihm so schön wie mir das freudenreiche Sonnenfeuer. Doch statt der Anmut findet er das martervolle Höllenmeer und dichtet galligt Abenteuer. Gewiß die große Körperwelt, was voll in unsere Sinne fällt, entbeut uns Gottes weise Gaben. Entstehung, Mittel, Zwecke, Macht, Verbindung, Dauer, Menge, Pracht ist über Kennerwunsch erhaben. Noch bleibt die schöne Kreatur, der alles, alles Freude schwur, der Mensch allein im Harme liegen. Sein Werk ist Unmut, Klage, Flehn, die Welt ist alle Tage schön, er alle Tage Missvergnügen. Natürlich weinen Tiere nicht, uns Menschen wurde Träne Pflicht, damit man lieblos sie beneide, so gib auch dir zur Schande zu, die Tiere schmecken nicht wie du, aus Pflichten reif gewordene Freude. O Schöpfer, ach, uns bist du gut, und wenn dein Rat auch wehe tut, so hat dein Rat doch nie gefehlet, wie wenn der große Komponist, der über allen Tadel ist, bedächtlich falsche Töne wählet. Dir, Steurer auch der Eitelkeit, dir sei mein Pären eingeweiht, den weihen dankerfüllte Triebe. Dir mehr als Sonne, Sonnengott, dir büßt auch einst der arme Spott mit Ehrfurcht gegen deine Liebe. Ich möchte wie der heitre Geist, der sich im Kanitz so beweist, im Tode deinen Blick erlangen und wenn die Kräfte stille stehen, noch fröhlich deine Sonne sehen und jauchzend deinen Sohn umfangen. Ende von Abschnitt 5. Aufgenommen von Sonja.